1. Einsam Asafs. Der Herr, der Allmächtige Gott, spricht und ruft die ganze Erde auf, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. 2. Von Zion, dem Ort vollkommener Schönheit, erscheint Gott in seinem Glanz. 3. Unser Gott naht und wird nicht schweigen, ein Wetzerens für get im Voraus, und ein gewaltigestem am Gibtin. 4. Er ruft den Himmel und die Erde auf, damit sein Volk rich ten kann. 5. Versammelt mein Truen Anhänger, die Dirtschopfer einen Bund mit mir Jesklissen haben. 6. Daraufhin erklärt der Himmel sein Gerechtigkeit, die Gott selbst der Richter ist. Selah. 7. Hör, mein Volk, was ich sage, Israel, lass mich gegen dich unisabelgen, ich bin Gott, dein Gott. 8. Ich tadel dich nicht wegen deiner Opfer, denn dein Brandopfer sind stets vor mir present. 9. Ich benötige kein Stier aus deinem Haus noch Bock aus deinen Stollen. 10. Den Altier des Walds gehören mir, ebenso das wie auf den Bergen in großer Saal. 11. Ich ken Alfogel der Berger, und als, was sich auf dem Feld bewegt, ist mir bekannt. 12. When ich Hunger hat, word ich es dir nicht mitteilen, denn die ganze Erde und als, was darauf ist, gehort mir. 13. Sollte ich etwa das Fleisch von Stieren essen oder das Blut von Bocken trinken. 14. Bringe Gott Dankopfer da und erfüll dem höchsten Danger labt. 15. Ruf mich in Zeiten der Noten ich word dich retten, und du wirst mich ehren. 16. Zum Gottlosen aber spricht Gott, warum sittest du mein Gebot und sprichst du über meinen Bund. 17. Obwohl du doch Erziehung hast und mein Wort ignorierst? 18. Wenn du einen Dieb siehst, schließt du dich ihm an, und mit Ehebrechen verbundest du dich. 19. Du lass deinen Mund frei Boses reden, und dein Zund spint Betrug. 20. Du sitzt die, verleumdest deinen Bruder und beschimpfst den Sohn deiner Mutter. 21. Dies alsest du getten, und ich schwieg dazu, die schalb dactis du, ich siy du doch ich word dich zur Rechenschaft ziehen und dir den Taten jutlich vor Augen führen. 22. Bedenk dies, dir Gott vergisst, damit ich uch nicht zeres, one dies gemend retten kann. 23. Wer dein Kopfer darbringt, et me, und wer seinen Weg aufrichtig get, dem word ich das Heil Gott sagen.